Ja, ich will kurz was politisch betrifft im Kontext der marxischen Theorie erzählen. Hat zwei Teile, einmal ein paar Theoriebrocken zum Anfang und das Versuch zu zeigen, wie vielleicht die Aktualität drin besteht in dem politischen Konzept und wo auch die Grenzen desselben laut liegen. Ja, Marx hat uns leider keine schöne gewisse Definition hinterlassen über Max Weber. Ich kopiere da gerne folgende, um dem Fetisch auf die Spur zu kommen, zuerst verschiedene Begriffe abzugrenzen, was Marx in dieser Deutlichkeit nicht gemacht hat, und einen zweiten Schritt in die Aktualität, aber auch die Grenzen von Marx' Fetischer Natur zu skizzieren. Ja, zuerst das Verhältnis von Fetischismus und Ideologie. Mit dem Begriff der Ideologie bezeichnet Marx allgemein ein verkehrtes Bewusstsein, welches sich über seine eigenen historischen und sozialen Ursprünge täuscht und sich als autonome Macht missversteht. Ideologie ist folglich ein Begriff, der Bewusstseinsform thematisiert und kritisiert die nicht allein Erscheinung kapitalistischer oder gesellschaftlicher Wissenschaften sein müssen. In diesem Kontext zielt die marxische Ideologiekritik auf die Ustasierung philosophischer Abstraktion und idealistischer Weltbilder, auf religiöses Bewusstsein und politische Herrschaftslegenden, in denen ihre gesellschaftliche und geschichtliche Bedingtheit erläutert wird, vielmehr in der deutschen Ideologie. Der Fetischismus ist nun, meines Erachtens, die Basisideologie, das nennen wir kapitalistischer Vergesellschaftung. Der ökonomische Fetischismus ist der zentrale Aspekt ideologischer Bewusstseinsform in kapitalistischen Gesellschaften. Er ist eine spezifische Form von Ideologie mit einem spezifischen Funktionsmodus und einer inhaltlich spezifischen Wirkung. Ich werde das gleich noch einmal verdeutlichen, was das im Einzelnen heißt. Deshalb will ich schon mal anders als andere Formen der Ideologie entspringt der Fetischismus spontan und notwendig der sich in sozioökonomischer Formgegenständigkeit verdient und sozialen Verhältnissen. Ich werde vielleicht ein bisschen verdeutlichen, was jetzt vielleicht noch ein bisschen kauderwelschig da herüberkommt. Es lässt sich besonders verdeutlichen im Unterschied und im zentralen Zusammenhang mit dem Begriff der Verdinglichung, der auch ziemlich prominent ist und der manchmal in den Diskussionen doch sehr durcheinander geht. Marx bezeichnet eben mit dem Fetischcharakter etwas sehr Bestimmtes. Und dies ist, wie gesagt, oder schon angedeutet, erstmal die notwendig falsche Wahrnehmung der Realität. Somit gilt der marxische Fetischbegriff vorerst erstmal allein für den Sachverhalt der falschen Wahrnehmung. Was er damit der Realität wieder zu tun hat, da werde ich gleich noch drauf zurückkommen. Nicht aber eben als Bezeichnung der sachlichen Vermischung von der Gesellschaft, die ich jetzt hier mit Marx als Verdinglichung bezeichne. Und der Verdinglichungsbegriff, weil er doch so schwer was mit dem Fetischismus zu tun hat, probiere ich jetzt nochmal ein bisschen zu erläutern, weil ich denke, der hat zwei Aspekte, die in diesem Kontext zentral sind. Ich mache das erstmal in einem Marx-Zitat aus dem dritten Band des Kapitals deutlich, was ich kurz gleich erläutern werde. Marx schreibt dort: Es ist schon in der Ware eingeschlossen und noch mehr in der Ware als Produkt des Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Produktionsbestimmung und die Versubjektivierung der materiellen Grundlagen, welche die ganze kapitalistische Produktionsweise charakterisieren. Zitat Ende. Die erste Dimension der Verdinglichung bezeichnet also den Sachverhalt der realen Objektivation eines sozialen Verhältnisses im Anliegen, also der Wert, der als Ware, Geld, Kapital und Zins erscheint und dort auch gegenständlich Formen nimmt. Der Begriff der Verdinglichung bezeichnet also nicht ein Bewusstseinsphänomen, sondern eben die so schwer zu fassende, also mit den Händen kaum zu fassende, beziehungsweise schon zu fassende, aber dann falsch verstandene Realität sozioökonomischer Formgegenständlichkeit, also wie Geld, Kapital etc. Das Kapital gewinnt, wie Marx in Theorie über den Mehrwert anschreibt, mehr und mehr eine sachliche Gestalt, wird aus Verhältnis immer mehr Ding, aber Ding, das gesellschaftliches Leben im Leib hat. Sich zu sich selbst verhaltenes Ding, übersinnliches Wesen. Und in dieser Form von Kapital und Profit erscheint es als kärntliche Voraussetzung auf der Oberfläche. Es ist die Form seiner Wirklichkeit oder vielmehr seine wirkliche Existenzform, Zitat Ende. Also es hat, wie ich das an anderer Stelle mal so genannt habe, eine Dimension, die ich als Realverdinglichung bezeichne. Also Realverdinglichung des Sozialen, die nun des Weiteren durch eine Verselbstständigung gekennzeichnet ist, wie Marx in dem Zitat, das ich vorhin kurz oder eingangs hier gerade gebracht habe, als Versubjektivierung bezeichnet. Hiermit ist die zweite Dimension der Verdinglichung angesprochen. In der Tradition des Entfremdungsbegriffs thematisiert Marx den Sachverhalt der Verselbstständigung der Verdinglichung, eben die Herrschaft des automatischen Subjekts. also des Kapitals. Es ist dies, wie er an anderer Stelle schreibt, die fundamentale Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt, die der Leib Marx jetzt nicht mehr als Entfremdung von einem ontologischen, also vorausgesetzten Wesen des Menschen begreift, sondern als Beherrschung der Menschen durch selbst geschaffene, aber naturgesichtlich gestaltete soziale Verhältnisse entschlüsselt. Und jetzt kommen wir zum Fetischcharakter zurück, was das eigentlich damit zu tun hat. Der Fetischcharakter bezeichnet nun eben nicht diese sozioökonomische Formgegenständlichkeit, die ich als Verdinglichung bezeichnet habe, sondern die adäquate, also objektiv gültige Gedankenform, von der Marx im Fetischkapitel spricht, und doch zugleich falsche Wahrnehmung des gesellschaftlichen Seins. Diese letzte Paradoxie, also dass wir mit einem richtigen und falschen Bewusstsein zu tun haben, ist nur scheinbar ein Widerspruch, der sich auflöst, wenn man verschiedene Ebenen der Darstellung auseinanderhält. Die Erscheinung zeigt sich in der Tat als das, was sie ist, in ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen. Also Ware, Geld, Kapital, Zins herrschen wirklich und sind wirklich die sachlichen Vermittler von Vergesellschaftung und kapitalistischen System und sind als solche kein Schein, sind handgreiflich verdinglichte gesellschaftliche Beziehungen. Was aber vakant wird, und das macht jetzt den Fetischcharakter der ganzen Sache aus, ist dabei sozusagen ihr Wesen, wenn man das philosophisch ausdrücken will, also ihr gesellschaftliches Sein, was dem zugrunde liegt, wieso in einer Sache überhaupt, wieso sich ein gesellschaftliches Verhältnis überhaupt als Sache objektivieren muss. Ja, da diese Wahrnehmung aber jetzt kein Zufall ist, sondern der Selbstverrätselung dieser sozialen Realität im Kapitalismus geschuldet ist, also dem Geld wirklich anhaftet, als Beispiel. Der Selbstverrätselung der sozialen Realität im Kapitalismus geschuldet ist, geht es der Fetischtheorie eben nicht nur um die falsche bezüglich der gesellschaftlichen Wesens- und Seinsebenen und doch adäquate bezüglich der Ebene der Erscheinung, der ökonomischen Gegenständlichkeit, also nicht nur um die falsche und adäquate Wahrnehmung dieser Realität, sondern um die verkehrte Konstitution der Realität selbst. Also der Fetischismus ist zwar ein Bewusstseinsphänomen, was sich aber nur entschlüsseln lässt oder deutlich wird, wenn man es zurückbezieht auf die gesellschaftliche Praxis und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dieses Bewusstseinsphänomen hervorbringen. Also die verkehrte Auffassung gründet in der spezifischen Form der menschlichen Praxis in kapitalistischen Gesellschaften und ist somit als die eigentliche Ursache falscher Wahrnehmung, das heißt, als die eigentliche Vergebung zu klassifizieren. Das hat eben auch praktische Konsequenzen. Die Aufhebung des Fetischismus ist dementsprechend eben keine Frage oder nicht nur eine Frage der Aufhebung eines Bewusstseinsphänomens, also was man über Aufhebung einfach loswerden wollte, also kann man jetzt tausendmal sagen, dass das Geld eine große Objektivierung von gesellschaftlichen Verhältnissen ist, deswegen herrscht es trotzdem noch real und vermittelt die Gesellschaft, damit wäre man das Problem nicht groß. Sondern dementsprechend geht es darum, dass das die Bewusstsein konstituierenden Formen gesellschaftlicher Verhältnisse selbst angegangen werden. Ja, und damit, um das kurz hier abzuschließen, diesen theoretischen Teil meiner Ausführung, würde ich sagen, dass Marx in dieser Hinsicht erstmal in der Tradition auch der Aufklärung zu verorten ist, weil primär hinter der Kritik am Fetisch doch so ein Begriff von Autonomie stehen muss. Da steht, denke ich, in Marx war so nicht expliziert, aber meines Erachtens seinen Kritikmaßstab darstellt, was ein anderes Thema jetzt aber ist. Ja, und die marxische Fetischanalyse hat daher meines Erachtens eine doppelte Stoßrichtung, eben einer Herrschafts- und Erkenntniskritik, deren Kern eben darin besteht, die kapitalistische Produktionsweise als ein gesellschaftliches Verhältnis zu entlarven, dessen Herrschaftscharakter eben dinglich vermittelt ist und gleichsam als natürliche und unveränderbare, womöglich noch beste aller Welten erscheint, was eben ihren politischen Charakter ausmacht. Ja, ich will das Ganze jetzt nochmal an drei Beispielen erläutern, wo die Aktualität, aber auch die Grenzen eben dieser Fetischtheorie als Erkenntnis- und Herrschaftskritik sehen und werde da jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ja, auch alltägliche Phänomene das Ganze runterbrechen und gucken, was der Fetisch, die Fetischtheorie uns da noch zu bieten hat oder bieten kann. Und zuerst geht das am Phänomen des verkürzten Antikapitalismus machen, der derzeit ja wieder auf den Straßen sich hin lässt, wo eben Zinsen und Banken, Banker oder auch Politiker für die kapitalistische Krise verantwortlich gemacht werden. Hier hat man genau eben das Phänomen des Fetisch, eine Kritik, die sich an den oberflächlichen Erscheinungsformen des Kapitalismus entzündet, an der besonders augenfälligen und oberflächlichen Verselbstständigung der Produktionsverhältnisse, die in dem Geld hängenden Wert, etwa in Zins, den Aktien, den Börsenkursen etc. handgreiflich werden und die Leute dann in Rage bringen. Diese Phänomene der Verselbstständigung der Ökonomie werden, wie ich meine, in den verkürzten Antikapitalismus nehmen, aus dem kapitalistischen Gesamtkomplex gerissen, in dem sie stehen. Wenn auch zum Beispiel Staat und Markt, ist ein wunderbares Beispiel, als Gegensinn zu begriffen werden. Sie werden dann nicht mehr als Momente eines Zusammenhangs erkannt, sondern bloß als Auswüchse angeprangert, für die allein besonders gierige Menschen verantwortlich sein wollen. Auch wenn es solche sicher gibt, das will ich überhaupt nicht verneinen, und auch bestimmte Formen der Marktderegulierung, überhaupt nur durch bestimmte Formen der Politik heraufbeschworen wurden, die auch nicht einfach in den Himmel fallen, ist dies eben doch ein sehr verkürzter Antikapitalismus, der kritisiert wird, nicht zuletzt, weil ich denke, im Hintergrund immer wieder urbürgerliche Leistungsideologien zu sehen. Also Hass auf arbeitsloses Einkommen, Mühelos und Reichen. Wer nicht arbeitet, soll eben auch nicht essen, was auch ein Spruch aus der Arbeiterbewegung selbst ist. Das alles muss kritisiert werden und kann auch mit der Fetischtheorie, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht werden. Trotzdem ist dieser verkürzte Antikapitalismus, der in vielen verschiedenen Formen auftreten kann, nicht ganz so furchtbar schlimm, wie häufig von interessierter Seite behauptet. Er ist eben auch nicht mit dem Antisemitismus gleichzusetzen, worauf ich jetzt nochmal gleich zurückkommen will. Also jede emanzipatorische Theorie und Praxis muss den blutigen Umschlag von Revolte in Renoncement abwehren und den verkürzten Antikapitalismus aufklären und bekämpfen. Das habt ihr in den letzten Tagen schon gut gemacht. Um zum Grund der Absage an jede Praxis zu machen, ist aber meines Erachtens verkehrt. Verkürzter Antikapitalismus kann sowohl der Anfang und weitergehende Einrichtung sein, dann kann ich jetzt auf der Straße gehen, vorher alle drei Bände des Kapitals gelesen haben, als auch durch und durch reaktionär sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist selbst dann als Reaktionärer, wenn er sich nach Widerwärtigkeit wie Nation, Staat und Staat, autoritärer Führung oder eben einfach nach der Kultur des Landlebens zurücksehen, mit Antisemitismus nicht gleichzusetzen. Und das ist jetzt noch ein Punkt, den ich auch noch ausführen mag, inwiefern die Fetischtheorie zu diesem Phänomen was beitragen kann. Dem Antisemitismus kann ein verkürzter Antikapitalismus innewohnen, das ist die Zinspflichtschaft, also das Schimpfen auf den Zins, das primäre Beispiel. Aber der Antisemitismus ist viel mehr und ich denke auch viel gefährlicher als dieser. Auch der keinesfalls nicht nur antisemitisch motiviert sein muss, also der verkürzte Antikapitalismus, aber durchaus sein kann. Beim Antisemitismus handelt es sich für mich um eine geschlossene, wahnhafte Weltanschauung, die, um es deutlich zu machen, nicht bloß gegen Banken und besonders viele Charaktermasken des Kapitals wettert, sondern gegen die Vernichtung der Juden als Prinzip des Bösen will. Und das ist für mich dann doch ein qualitativer Unterschied. Den verkürzten Antikapitalismus, so übel er auftreten kann, als Antisemitismus zu bezeichnen, wird dem Ersten nicht gerecht und verharmlosbar auch den Antisemitismus. Da der moderne Antisemitismus aber zweifelsohne eine Frucht der kapitalistischen Gesellschaft ist, kann die Fetischtheorie hier auch etwas zur Erklärung beitragen. Ganz verkürzt wird im Antisemitismus sozusagen die anonyme, unpersönliche Herrschaft des Kapitals depersonalisiert in Gestalt der oder des Juden womöglich. Die verdinglichte Macht der Verhältnisse wird dann wieder greifbar, die Juden werden für ihre Folgen persönlich haftbar gemacht. Die undurchschauten Verhältnisse, eben auch aufgrund des Fetischcharakters undurchschauten Verhältnisse, werden dann personalisiert und Momente des Kapitals universalisiert, eben besonders diese Zinskritik, die ganz populär auch bei den historischen Nazis war. Doch dies sind eben doch nur Momente des Antisemitismus. Und hier ist dann auch die Grenze der Fetischtheorie zu benennen. Das müsste die Kulturgeschichte ins Spiel kommen, wieso eigentlich Juden, wieso eben der Hass auf die Juden gerichtet ist und weitere Aspekte des Antisemitismus, die nichts mit dem verkürzten Antikapitalismus zu tun haben, beziehungsweise nicht aus dem abgeleitet werden können. Und natürlich auch die Psychologie des Antisemitismus oder die soziale Psychologie des Antisemitismus, wo die Fetischtheorie dann nicht mehr wirklich die zu hat. Muss ich auch gar nicht, aber halt, mir ist wichtig, dass es nicht in eins gesetzt wird. Ja, der antisemitische Vernichtungswahn, die völkische Paranoia lassen sich eben aus dem Fetischcharakter des Kapitalismus nicht ableiten, wenn auch mit Hilfe dieser Theorie ja erklärt, den Schlüssel an bestimmten Aspekten sicherlich, solange man da jetzt keinen Universalschlüssel draus macht, denke ich, kann man auch da was draus gewinnen, wenn diese Vermittlungsschritte erwartet werden. noch Zeit für den letzte Sache? Und jetzt hast du noch Zeit. Ja? Ja, kommt dann auch. Das Ganze kann man jetzt auch mal an, wie ich es hier Sozialstudismus genannt habe, erläutern, was die seelische Jugend da vielleicht zu bieten hat. Man könnte es vielleicht auch bezogen auf den Rassismus, aber wollen wir es jetzt mal bei einer Sache erstmal lassen. Also Sozialstudismus, den ich hier definiert habe, als die Wahrnehmung von Armut und Arbeitslosigkeit, gerade bei denen, die noch Arbeit haben in dieser Gesellschaft und sich ganz mit ihr identifizieren. Dem seine eigenen Triebe unterdrückenden erscheint die Freiheit in der verkehrten Gestalt des Arbeitslosen. Der Frust über die eigene Existenz wird zum Hass auf diejenigen, die nicht das zweifelhafte Glück haben, Unarbeiter zu sein. Auch hier liegt ihr falsches Bewusstsein vor. Die vom Kapitalismus produzierten Überflüssigen werden als freiwillige Schmarotzer denunziert. Nicht die Ausbeutung der Lohnarbeit wird dann zum Skandal, sondern der Frust der Arbeitenden auf jene gelenkt, die eigentlich gar nichts haben, weder Macht noch Geld und denen doch der Hass ist mal so was gibt. Der Klassenkampf nimmt hier die Form an, dass der Arbeiter nicht gegen die Herrschaft des Kapitals aufsteht, die ihn ja wirklich zu der scheiß Lohnarbeit zwingt, sondern dass er auch die Schwächsten einfügt, die ihm seine eigene unbewusste Lüge aufstoßen lassen, indem das Lohnarbeit schön sei. Auch hier wird die eigentliche Herrschaftsstruktur des Kapitalismus völlig verkannt. Aber auch hier, wie beim Antisemitismus, gibt uns die Fetischtheorie zwar wichtige Hinweise, wieso dieses falsche Bewusstsein auftreten kann, nicht aber eine bestimmte Erklärung, jedenfalls nicht, wenn wir das als Deduktion verstehen. Abermals bedarf es weiterer Vermittlungsschritte in Psychologie des Ressentiments und die bewusste Produktion von Ideologie über die Kulturindustrie, also plakativ Bildzeitung und Privatfernsehen, die überhaupt so ein Bewusstsein formen. Also das entspringt nicht einfach aus der Ware per se, dazu gehört doch ein bisschen mehr. Der Fetischcharakter, der die eigentlichen Herrschaftsverhältnisse verschleiert, liegt ihm zwar zugrunde, bis er aber eine solche Form des sozialstudistischen Bewusstseins annimmt, ist es eben ein sehr langer Weg. Die Ideologie, etwa in Form des widerwärtigen Sozialstudismus, ist eben anders als der Fetisch von Geldkapital bis Zins eben nicht spontan auf den ersten Blick gleich eindeuten, sondern muss über Apparat überhaupt produziert werden, über Bilder, die in der Psyche wirken können. Das ist eine andere Ebene, denke ich. Gut, dass Sie das tun können, um zum Schluss zu kommen, darauf gibt der Fetischismus eben einen Hinweis. Aus ihm abgeleitet werden können Sie aber nicht. Der Fetischismus ist vielmehr ein Moment im Universum kapitalistischer Herrschaft, das zentralen Aspekten ideologisch falschen Bewusstseins zugrunde liegt, die aber nicht aus dem ursprungsphilosophisch, also das meine ich so einen Universalschlüssel hat, deduziert werden können. Das ist nicht wenig, aber eben auch nicht alles. Wenn man den Fetischismus eben nicht zu so einem Universalschlüssel zur Erklärung aller Probleme des Kapitalismus stilisiert oder von mir aus auch fetischisiert, ist er meines Erachtens bleibender Bestandteil einer kritischen Theorie kapitalistischer Herrschaft und ihrer Bewusstseinsform. Danke.